Contrabando. ¿Contrabanda? ¿Contrabanda? ¿Contrabanda? ¿Contrabanda? ¿Contrabanda? ¿Contrabanda? Contrabanda FM. 15 anys navegant. En el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. www.contrabanda.org. Radio Libre al abordaje. Niemandsland, un programa en alemany de Radio Contrabanda 91.4 FM. Ens podeu sentir cada divendres de 3:45 a 5 de la tarda. Niemandsland és un programa per gent de Barcelona que s'interessi per la llengua i cultura alemanya. Us oferim informació sobre l'actualitat, la política, la història i la cultura. I a més, un munt de música. Ja, hier sind wir wieder bei Contrabanda FM. Wie gesagt, jeden Freitag, nicht von 15:30 Uhr, nein, von 16 bis 18 Uhr, direkt von hier aus dem Herzen Barcelonas, von der Plaza Real. Contrabanda ist ein freies Radio, selbstverwaltet, selbstfinanziert und absolut kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Es ist Freitag, der 17. November 2006. Wer uns anrufen möchte, kann folgende Telefonnummer wählen: 93 317 7366. Später trinken wir. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt euch wie immer euer Detlef Jaskatz. Im Studio heute auch Jorge, ja. Hallo Jorge. Hallo. Bienvenido. Gracias. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Jorge? Pues vamos a hablar de los avances técnicos que hemos llevado últimamente a cabo en la radio. El tema podcasting y tema emisión por internet. Podcasting en contrabanda. Y a mi lado derecho, hola, Aaron. Hola Aaron, ¿de qué nos vas a hablar hoy? No lo sé, vamos a ver. Vamos a ver, habrá una sorpresa, esto ya puedo decir. También Aaron ha aportado hoy una música para la programación musical de Niemandsland, un grupo muy muy interesante, Die Kleingeldprinzessin, la princesa de la caldería. Quisiera comenzar hoy con un retrato de una artista cantante alemana. Es Die Kleingeldprinzessin, la princesa de la caldería o de las monedas pequeñas. Die Kleingeldprinzessin ist die 25-jährige Dota Kehr aus Berlin. Sie schreibt und singt über die kleinen und verstrickten Gefühle und Situationen des Alltags. Ihre Gruppe nennt sich die Stadtpiraten. Wortwitz und die Selbstverständlichkeit der Straßenmusik brachten ihr den Namen Kleingeldprinzessin ein. Das heißt, die junge Dame hat auf der Straße Musik gemacht. Wie man auch hier in Barcelona täglich sehen kann, viele junge und auch sehr begabte Künstler machen Musik in der U-Bahn und auf der Straße. Die Kleingeldprinzessin hat so angefangen. Ein paar Worte zu ihrer Band. Das sind die Stadtpiraten. Das sind drei junge Männer. Die begleiten Dota Kehr auf der E-Gitarre. Das ist der Herr Jan Rohrbach. Dann Sebastian Vogel am Bass und Janis Görlich am Schlagzeug, an den Drums. Ich schlage vor, wir hören uns das erste Lied dieser Künstlerin einmal an. Die Kleingeldprinzessin. Klappern, Zähne knirschen und dazu die barschen Wirschen, Mienenblicke, Kommentare. Das muss das harte, wahre Leben sein, jedem sein Los, seine Last, seinen Trost. Ich wär fast verzweifelt ob der Mühe der Langstraßen. Was soll ich hier? Seh keine weiten Wege, seh nur Fluchtpunkte auf dem Weg zu dir. Und dann in deinem Arm, alles gut, alles andere egal. Alles du, alles du, alles nur ein Kitzel. Lachen fühl mich wohl, sind Momente wie Geschenke, wie Getränke mit Limettensaft und Alkohol. Und dann in deinem Arm, alles gut, alles andere egal. Bin ich frei, bin ich Kind und wir sind unterwegs. Die Welt steht offen zu entdecken, also können wir uns genauso gut noch heute hier verstecken. Patati und Patata, so viel Palaver und ich hader und ich harre und ich starre. Abracadabra, bin ich da in deinen vier Wänden, ein bergendes Zelt mit dem Fenster zum Himmel und der Türe zur Welt. Und dann in deinem Arm, alles gut, alles andere egal, alles du, alles du. Blöd wär nur, wenn ich jetzt die Augen schlösse, dann öffne und plötzlich wärst du gar nicht da. Und dann in deinem Arm, alles gut, alles andere egal, unbezahlbare Stunden, mal die bunten Bilder an deine Wand, Tage wie Sekunden, und du mein Prinz und Vögelkind im Wunderland. Alles flau, alles mau, alles moll, ist mir gleich. Ich trete ein als Prinzessin in dein Königreich. Und dann in deinem Arm, alles gut, alles andere egal. Alles du, alles du, alles nur ein Kitzel. Lachen fühl mich wohl, sind Momente wie Geschenke, wie Getränke mit Grenadin und Alkohol. Und dann in deinem Arm, alles gut, alles andere egal. Das Gerede der Welt scheint banal. Hier kann ich sein, was ich bin, frei mit dem Herz in der Hand und drei Worten im Sinn, drei Worten im Sinn und drei Worten im Sinn. Ja, die Kleingeldprinzessin live. Vielleicht ein paar Stimmen aus der Kritik. Die Berliner Tageszeitung Taz sagt, sehr jazzig und immer die klassische brasilianische Musik im Auge. Leichtfüßige Liedermacherei, das sagt die Taz in Berlin über die Kleingeldprinzessin. Ein paar Worte zur Diskografie dieser jungen Dame mit ihren Stadtpiraten. Da erschien im Jahr 2002 das Album Kleingeldprinzessin mit dem berühmten Lied Ein Tag. Dann ein Jahr später, im Jahr 2004, das Album Taschentöne live, die Live-CD. Im Jahr 2005, also es geht Jahr um Jahr, Blech und Plastik. Und das aktuelle Album heißt Immer nur Rosinen. Das ist von diesem Jahr. Hören wir uns ein weiteres Lied an. Der Kleingeldprinzessin. Mittelinsel Urlaub heißt der Titel. Die Kleingeldprinzessin. Na, noch ein bisschen Applaus. Und los geht's. Mittelinsel Urlaub. Moritzplatz, Strandkorb, Bacardi. Ihr wisst schon. Captain Arak. Hängematten, Hörkassetten, Hosentaschen voller Strandsand. Am anderen Straßenrand, Land in Sicht. Im Gesicht der Spätsommerabendsonne Licht. Was Besseres gibt es nicht. Mittelinselurlaub, komm mit. Mittelinselurlaub, Mittelinselurlaub. Als ich noch so klein war, das unbestreitbar. Ein ganzer Monat, eine lange Zeit war. Sonntag 7 Seemeilen, der Park lang und breit war. Himmelrechtecken zwischen Häuserfronten, Dächer, Labyrinth und wir sind Piraten. Im Asphaltmeer komm, kletter mir nach, Pirat, lächel wie ein Kind. Genau so wollte ich fliegen, wenn ich alt wär. Führt einmal um die Welt, trifft sich auf der Mittelinsel, wo man die Prinzessin gefangen hält. Im Baumhaushotel ohne Taschengeld. Mittelinselurlaub, komm mit. Mittelinselurlaub, Mittelinselurlaub. Unter der Hochbahn auf unserem Schiff Welten bummeln ich und Captain Ahoy Braus. Sonntag 7 Seemeilen von zu Hause. Himmelrechtecke zwischen Häuserfronten, Dächer, Labyrinth und wir sind Piraten. Im Asphaltmeer komm, kletter mir nach, Pirat, lächel wie ein Kind. Genau so wollte ich lieben, wenn ich alt wär. Prinzessin live. Thank you. bringt die Verletzten auf die Krankenstation. Und verdammt nochmal, wo bleibt die Schadensmeldung? Werte Gäste, das gehört nicht zum Programm, sondern ist ein Notfall. Wer nicht verletzt ist, verschwindet von hier und geht in seine Kabine. Das kleine Raumschiff Niemandsland hat soeben an das Mutterschiff Kontrabanda angedockt. Aber es gibt noch ein paar technische Probleme. Oh, der Hyperfunk ist ausgefallen. Oder? Konverter, verdammt. Ist denn hier kein Techniker an Bord? Verflucht, das darf nicht wahr sein. Unser Kurs? Alle verfügbaren Techniker und Maschinisten zum Impulstriebwerk. Schäden beseitigen. Priorität 1. Was ist mit der Ortung? Ortung, melden! Was ist passiert? Sind wir angegriffen worden? Ortung, melden Sie sich! Und sorgen Sie dafür, dass der Rest der Zivilisten von hier verschwindet. Wir verlieren an Höhe. Ich weiß nicht, wie lange wir die Umlaufbahn noch halten können. Was ist passiert? Doch, hier ist ein Techniker an Bord. Hallo, Jorge. Hallo. Buenas tardes. Buenas tardes. Menos mal que tenemos un técnico a bordo, porque no. nuestra pequeña lancha espacial Niemandsland, en el momento de acoplarse a la nave madre Contrabanda, había un pequeño follón aquí a bordo. Pero gracias a Jorge, todo ya está otra vez en su sitio. Bueno, todo tiene arreglo. Jorge, nos vas a hablar ahora de la gran novedad de Contrabanda. Pues sí, vamos a hablar un poquito de los avances técnicos que hemos llevado a cabo últimamente en Contrabanda. En primer lugar, pues mencionar que Contrabanda tiene un nuevo portal web con un aspecto más llamativo y más dinámico que todavía está en construcción, pero que desde luego vale la pena visitar. Por otro lado, a partir de ahora en el portal de Contrabanda, al cual podemos acceder como siempre a través de www.contrabanda.org, encontraremos una nueva pestaña en el menú con el nombre de podcast. Para aquellos que desconozcan el término podcast, el podcasting consiste en crear archivos de sonido y distribuirlos por internet, de manera que permita a la gente suscribirse a un programa para no perder así ninguna emisión y pudiendo escuchar siempre que le plazca la misma emisión. Es decir, Contrabanda FM empezó emitiendo por FM, frecuencia modulada. Más tarde, gracias a, me atrevo a decir, en gran parte, el corazón de la radio, es decir, Chepo, logro poner en marcha la emisión en directo por internet. Pero ahora todavía vamos más lejos. Los programas emitidos se guardarán de forma y manera que cualquiera de nuestros oyentes pueda descargar cualquier programa ya emitido para así poderlo escucharlo cuando le plazca, permitiéndole a la vez no perderse ninguna emisión de su programa favorito. A esto último se le denomina streaming. A día de hoy, los programas sinaudiencia.com, Misión Imposible, Distrito Apache, El Rizoma Malinowski, Section H, antiguamente Metal H, y ¿Qué pasa en el mundo? Ya tienen su propio podcast, al cual podréis acceder a través del portal de Contrabanda, www.contrabanda.org. A partir de ahora ya no habrán excusas para perderse una emisión. El proyecto todavía se encuentra en sus inicios, dado que aún faltan muchos programas cuyo podcast debemos arrancar, como el de este mismo, el de Niemandsland, y esperamos que esto sea muy pronto. Gracias. El tema podcast no habría sido posible llevarlo a cabo sin Juan Carlos, de sinaudiencia.com, y, cómo no, sin el cable que siempre está dispuesto a echarnos en Fasystem, quien ayuda a desarrollar todo el sistema de podcast, ¿vale? Para que luego Juan Carlos se queje de que no le hacemos publicidad. Aquí un gran aplauso para los chicos. Juan Carlos, eres un monstruo. ¡Aplauso! ¡Hey! Pero aquí no acaba la cosa. Contrabanda se está lavando la cara. Con mucho esmero y tiempo se está repintando la emisora, que ya convenía, dándole a esta un aspecto mucho más ameno y agradable, el cual podemos apreciar ahora mismo Deddy y yo, y nuestro compañero en el estudio de emisión recientemente pintado. Exacto. Sí, el estudio ya tiene un mejor aspecto. Antes tenía, diríamos, un color entre amarillo nicotina. Tenía colorines. Mugre de patatas fritas. Exacto. Pero ahora tenemos un azul paloma, ¿no? Es más ameno que antes, desde y luego. Y es un goce estar aquí. Bueno, y con todo esto lo que queremos dar a entender es a nuestros oyentes es que Contrabanda cierra una etapa Y ahora una nueva contrabanda con más medios, con mayor alcance. Y ya nadie ilusiones, porque precisamente son las ilusiones las que han hecho que contrabanda tirase adelante. Contrabanda no es un lugar de reunión donde se reúnen unos amigos para tomar algo. Contrabanda es producto del esmero de un gran número de personas, cada una de ellas imprescindibles, las cuales han empeñado gran parte de su tiempo en tirar este proyecto adelante, sin esperar nada a cambio. Más el ver cómo lo que en un principio pudo ser una ilusión, con el tiempo ha acabado siendo una realidad. Y creo que no existe mayor satisfacción que esa misma. El derecho de libre expresión es uno de los derechos reconocidos en la Declaración de los Derechos Humanos, y contrabanda no entiende de razas, de culturas ni de religión. Contrabanda es un mestizaje de conocimientos en continuo crecimiento, un conjunto de ilusiones hechas realidad. Jorge, de verdad, este discurso sobre lo que es contrabanda me ha emocionado, de verdad, y te agradezco también todo el trabajo que has hecho. Y bueno, siempre es un placer tenerte aquí en el estudio. Espero que los oyentes se han enterado bien de cómo funciona el sistema podcasting, porque yo me temo, para mucha gente, muchos oyentes aún no saben exactamente qué es. Tú lo has explicado muy por encima, Jorge, pero a lo mejor podríamos repetir, diríamos, los elementos más importantes, que es el podcasting y cómo se accede a través de este sistema directamente a la radio, ¿sí? Vale, pues a ver, a día de hoy el proyecto está en sus inicios, tan solo 5 programas de contrabanda tienen podcast. La gracia del podcast es el hecho de que a partir de ahora ya no será necesario escucharnos en directo si lo que quiere escuchar es un programa en concreto. A partir de ahora la gente podrá escuchar Niemandsland, sean las 5 de la mañana, las 6 de la tarde o las 8 de la mañana. Si me permites una incisión, prácticamente va así. Los oyentes que nos escuchan a través de la red, a través de internet, van, como siempre, a la página de Contrabanda. Efectivamente. ¿No? Contrabanda.org. Y ahí encuentran ya un dibujo completamente distinto, sí, y de la página de Contrabanda. Y hay una pestaña en el menú que se llama Podcast, donde vale. Poco a poco irán apareciendo los nuevos podcasts. La interfaz es muy intuitiva, es decir, no tiene mayor dificultad. Vale. Ellos escogen entonces el programa que les gusta escuchar. Exacto. Se van a Little Age, por ejemplo. Clican sobre Lethal Age. Y entonces ya aparecerá una lista con todos los programas que ha ido haciendo Lethal Age. No tendrán más que escoger pues el programa del día tal, del mes tal, y lo pueden escuchar. Lo pueden escuchar e incluso descargar, ¿no? Incluso pueden descargarlo, efectivamente. Esto es magia. Pues sí, a día de hoy me atrevo a decir que dentro de Cataluña no existe ninguna otra radio libre que disponga de este tipo de tecnología. Entonces Contrabanda es pionera también en muchas otras cosas. Es innovadora, desde luego, sí. Perfecto. Pues Janot ha entrado al estudio y hace un comentario a Jorge. El nuevo sistema podcast, gente, como dijo Jorge hace un momento, ya no hay excusa para no escuchar vuestros programas favoritos en Radio Contrabanda. Podéis escuchar dentro de poco. En el momento, como Jorge ha dicho, son 5 programas que se puede escuchar a través de podcast, pero pronto serán más, y con la idea de, en un futuro no muy lejano, serán todos los programas de Contrabanda que se puede escuchar a cualquier hora, según las necesidades y los gustos de los oyentes, a cualquier hora, en su ordenador, e incluso descargarlo a su pequeño iPod, su podcasting máquina, y escucharlo en el metro. Al MP3, al iPod, no habrá ningún problema. Incluso iPod a día de hoy ya tiene un sistema integrado para podcast, es decir, tú enchufas el iPod al ordenador y el iPod automáticamente te meterá todos los programas de Contrabanda en el iPod. Vale. Para los que nunca en su vida han visto un iPod, podemos explicar brevemente qué es, en qué consiste, y también, claro, que los va a interesar a lo que va a interesar a los oyentes, ¿Es muy caro un iPod? Pues, a ver, la gente confunde iPod con MP3. Un reproductor MP3 no viene a ser más que un cacharrito muy pequeño, al cual podemos meterle cualquier tipo de archivo MP3, que es audio comprimido, y escucharlo. Mucha gente lleva uno por la calle escuchando música. Son como un mechero como de un plástico, mechero, ¿no? Exacto, y cuestan 4 duros. Ahora, el iPod es un producto pues de la casa Apple. Llama su atención por su poco peso, por su aspecto. Es a día de hoy, me atrevo a decir que en calidad de sonido es lo mejor que hay. Es un punto de vista subjetivo, obviamente, y la gente pues tiende a confundir iPod con MP3. Lo que nosotros queremos decir es que tengan iPod o no, con que tengan un MP3 podrán escuchar Contrabanda a la hora que les apetezca. Vale, entonces la gente que tiene un iPod y se descarga, diríamos, un programa concreto, lo tiene en iPod, lo puede, claro, escuchar como cualquier otro archivo de música. Efectivamente. Hago estas preguntas, quizás suenan un poco simples mis preguntas, pero sí, por experiencia, yo también pertenezco a una generación que no nos hemos criado con ni con iPods ni con ordenadores. A partir de una cierta edad hemos aprendido cómo funcionan todas esas cosas y creo que mucha gente también está en la misma situación. Entonces intentamos explicarlo mejor 2 veces y muy simple en vez de una vez y muy difícil, ¿no, José? Incluso podremos hacerlo más sencillo. La gracia del sistema es que a partir de ahora la gente pues podrá descargarse los programas y grabarlo en algo tan sencillo como un CD de música, ponerlo en su reproductor de música, en su Discman, y escuchar los programas de Contrabanda. Pues en su ordenador lo pueden grabar con como un CD normal. Efectivamente, es lo que ahora mismo estoy haciendo yo desde el estudio. Perfecto, es increíble. Estoy, de verdad, estoy emocionado y agradecido porque esto va quizás ampliar nuestra audiencia. Yo creo que es una nueva etapa para Contrabanda. Y nos va a permitir llegar, mira, casi a todos los sitios de este planeta, ¿no? Mira, como un dato curioso, sinaudiencia.com, desde que tiene podcast, ha aumentado su audiencia por 4. Es decir, wow. La cosa funciona. La cosa funciona. Estamos en el programa Niemandsland de Radio Contrabanda 91.4 de la FM. Acabamos de explicar nuestro nuevo sistema de podcasting por internet. Jorge, el técnico de Contrabanda, acaba de dar una amplia información qué es podcasting, cómo funciona y cómo se puede acceder a esta maravilla radiofónica. Y si no, pues como siempre, la gente puede recurrir a www.es.wikipedia.org. No tienen más que buscar la palabra podcast o podcasting y ahí explican paso por paso cómo escuchar un podcast, cómo hacerse socio de un podcast. No tiene mayor dificultad. La palabra podcasting es una combinación de broadcasting, que es hacer radio, con el pod, el iPod, que es el cacharrito que ha inventado la empresa Apple, ¿no? Debo suponer que sí, dado el nombre, pero bueno, supongo que el podcasting es producto de lo que en principio fueron los blogs, donde la gente publicaba pequeños artículos de texto. Ha ido evolucionando y a día de hoy pues tenemos tanto podcasting para emitir audio como incluso emisiones y streaming de vídeo. Hay gente que programa, que cada día publica su propio vídeo, su propio noticiario en internet. Exacto. Es cada vez más fácil llegar a la radio, a la carte, ¿no? Porque con este sistema también, Jorge, permite a los escuchantes hacerse una radio individual, ¿no? Un programa individual. Pueden combinar trozos también de programas con otros programas y pueden hacerse un programa muy individual y muy según sus necesidades y gustos. Efectivamente. A partir de ahora, si la gente, pues, sus programas preferidos de contrabanda son Lethal Age y Niemand's Land, no tendrán más que acceder a la web de contrabanda y escuchar solo los programas de Lethal Age y Niemand's Land. No tienen por qué estar escuchando 24 horas la emisión de contrabanda. Això és Niemand's Land. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Pues lo de un programa en alemán no siempre es verdad, pero nuestros oyentes ya saben que mezclamos los idiomas aquí. Hay programas meramente en alemán, hay programas en castellano, hay gente que habla en catalán, según gustos, necesidades y según los temas. Podcasting en contrabanda ya es casi una realidad, Jorge. Casi ya... Una pregunta, ¿tú qué calculas? ¿Cuánto tiempo vamos a, diríamos, necesitar para que funcione toda la paría, toda la programación de contrabanda según el podcasting? Pues la verdad es que en contrabanda quien está machacando el tema es Juan Carlos de sinaudiencia.com y básicamente dependemos de él. El chico bastante trabajo tiene ya fuera de la radio y poco a poco pues utiliza su tiempo libre para echar adelante el podcast de la radio. Dios se lo pague, porque también la verdad es que montar un engranaje de tal envergadura, que es el podcasting, en el sistema de los ordenadores de contrabanda, creo, es un trabajo de meses y meses. Estamos hablando de una sola persona montando unos 20 podcasts. Somos 30 y pico programas en la radio, pero obviamente muchos de ellos aún no conocen ni el tema podcast. Ahora los que sí que hemos participado, pues son unos 20 programas y para Juan Carlos pues va a suponer un buen trabajo llevar a cabo esos 20 y pico podcasts. Hay que decir también que hace unos 6-5 años fue justo Juan Carlos quien ha introducido primero la idea y segundo la práctica de introducir los ordenadores aquí en contrabanda. Antes funcionábamos con meros cacharros, diríamos, musicales, con CDs y con... Antes la continuidad, por ejemplo, aquí en contrabanda funcionaba a través de una doble platina que daba vueltas con dos casetes durante toda la noche. A veces se estancaba, a veces se rompió alguna cinta y entonces alguien tenía que acudir al estudio a arreglar esto, y estos tiempos ya hemos dejado atrás. Y también gracias a la energía y la dedicación y el entusiasmo de, bueno, de compañeros como Juan Carlos, también Chepo, también Antonio, también tú, Jorge, que sois nuestros técnicos, los que saben de esto y tienen también la, diríamos, la pasión también por el medio. Y esto, la verdad, amigas y amigos, no se puede pagar. Es ya una maravilla. Yo personalmente creo que si algo ha tirado adelante contrabanda ha sido las ilusiones, sean técnicos, sea gente que hace programas, pero todos compartimos algo, que es una ilusión por tirar un proyecto adelante. Y parece ser que poco a poco pues la cosa va funcionando, ¿no? Sí. Así van las cosas. Pues ha llegado la era del podcasting en contrabanda. Podcasting va a ser la palabra mágica que va a sonar ahora, a partir de ahora, durante mucho tiempo. A la larga, Jorge, tú como tienes también una visión de la evolución tecnológica, a la larga el podcasting va, diríamos, imponer a la larga también en el campo audiovisual sus, diríamos, sus pautas. Porque ya he visto que hay podcasts audiovisuales, audios. Obviamente es lo que comentaba antes. Hay gente que publica su propio podcast con vídeo, un noticiario día a día o semanal. Lo que sí que creo que es un tema interesante a comentar es un dilema que mucha gente se plantea, y es que si el podcast algún día llegará a sustituir a la frecuencia modulada. Cosa que a muchos les da miedo. Yo soy de la opinión de que no tiene nada que ver. Una cosa es emitir en FM, cosa de la que yo creo que a todos nos gusta y no pensamos dejarlo de hacer, y otra es emitir por internet. Yo nunca. Ya somos dos. Yo sí. Solo con los pies para adelante. Sí. Sí, esto se dijo también hace 40 años, 50 años, cuando apareció la televisión. Cuando la televisión irrumpió en la vida de los ciudadanos, muchos han dicho, esto será la tumba de las radios, porque nadie va a escuchar la radio, todos quieren ver imágenes. La verdad es bien distinta, ¿no? Aquí estamos, ¿no? Es evidente. Aquí estamos, aquí está, cada vez la gente se escucha más radio. También hay una estadística que dice que el consumo de radio en España, solo hablo de España, las otras estadísticas no conozco, ha crecido constantemente en las últimas dos décadas. A pesar de venga televisores, venga satélite, venga televisión por cable, no, la gente oye la radio. Hombre, obviamente, dada la competencia que ha supuesto la televisión en contra de la radio, ha obligado a la radio a ofrecer contenidos mucho más potables, contenidos mucho más interesantes. Quizás ha sido eso lo que ha hecho a la gente escuchar más radio que televisión. No hay más que encender la televisión a las 5 de la tarde, nos encontraremos prácticamente con telebasura. Exacto. En cambio, en radio tenemos muchas frecuencias y pues muchas de ellas muy interesantes. Es así. También la radio tiene una enorme ventaja. La ventaja de la radio es que es un medio que se puede usar haciendo otras cosas. La televisión no. La televisión, como es visual, imagen, tu cara, tu atención se dirige a la pantalla y no puedes hacer otras cosas. No puedes leer, no puedes hablar, no puedes conducir el coche, no puedes hacer las tareas domésticas. O algo tan tonto, ¿quién no se ha duchado escuchando la radio? Quiero decir, exacto. Es un así, medio de comunicación muy agradable. Exacto, la radio es insustituible y la radio también es un medio que, a mi juicio, fomenta mucho más la fantasía y la imaginación que la tele, porque la tele te condiciona ya con una visión hecha. Tú no puedes interpretar, tú ves lo que hay, pero la radio te permite imaginarte, soñar. Por lo que me atrevo a decir que aún queda contrabanda para mucho rato. Liebe Hörerinnen und Hörer, alle, die natürlich der spanischen Sprache mächtig sind, haben soeben eine wirklich sehr umfassende Information bekommen über die technischen Neuerungen hier in Contrabanda FM. Ihr wisst also, ihr könnt sehr, sehr bald euch euer Radio à la carte zusammenstellen, könnt euch über unser neues Podcasting-System jede Sendung, die euch gefallen hat und die ihr vielleicht zu einer anderen Zeit hören wollt oder euch speichern wollt auf eure Podcasting- und MP3-Player, Ihr habt also direkten Zugang zu allem, was hier bei Kontrabanda geboten wird. Ich möchte euch noch ein Thema unserer Neuvorstellung der Woche spielen. Die Kleingeldprinzessin wird uns jetzt eine ihrer wunderschönen Balladen singen. Und was mit alledem, das zu sagen wir vergessen? Was mit den angefangenen Sätzen, die im Raum stehen gelassen werden? Kommt die auch mal einer abholen? Noch heute Abend und dann den Rest unseres Lebens. Schlafende Ohren weiter träumen, was werden wir versäumen? Noch heute Abend und dann den Rest unseres Lebens. Noch heute Abend und dann den Rest unseres Lebens. Noch heute Abend und dann den Rest unseres Lebens. Noch heute Abend. Mit alledem, das wir tun könnten und nicht werden. Noch heute Abend und dann den Rest unseres Lebens. Noch heute Abend und dann den Rest unseres Lebens. Noch heute Abend. Contrabanda FM 91.4 Radio Libre de Barcelona. Ich möchte alle Hörerinnen und Hörer noch einmal daran erinnern, dass morgen, am morgigen Samstag, dem 18. November, morgen um kurz nach 11, um 11.11 Uhr auf BTW, das ist das Lokalfernsehen hier in Barcelona, BTV, eine kleine Reportage über unsere Sendung Niemandsland zu sehen sein wird. Man wird da sehen können, wie wir arbeiten, wie das Studio aussieht, was alles so passiert, und diese Sendung wird am Sonntag, jetzt am Sonntag, dem 19. um Punkt 12 Uhr, ebenfalls auf BTW, wiederholt. Repito, mañana a las 11 horas 11 en la televisión local aquí en Barcelona, BTV, se puede ver un pequeño reportaje sobre el programa Niemandsland, unos 3-4 minutos, y el domingo a las 12 en la misma emisora BTV se puede ver también la repetición de este reportaje Niemandsland. Jorge, me haces una señal. Ja, wenn unsere Hörer etwas mehr über ein Geldprinzessin wissen wollen. Sie heißt Dota Kerr, sie ist 25 Jahre alt. Sie ist aus Berlin und sie schreibt uns in Kleider über die großen, kleinen und verstrickten Gefühle und Situationen des Alltags. Voll von Wortwitz und Bühnenmeinen und immer noch mit einem Stückchen der Selbstverständlichkeit von Straßenmusik. Eben diese brachte ihr auch den Namen Kleinen Geldprinzessin ein. Die Stadtpiraten Jan Rohrbach an der E-Gitarre, Elektronik-Gitarre, Sebastian Vogel am Bass und Janis Görlich am Schlagzeug begleiten sie und lassen die deutschen Texte mehr nach Bossa Nova und Zigeuner Swing klingen als nach Liedermacherei. Gut, das war der Zigeuner Swing. Ja. Zigeuner Swing, Jorge, ich weiß nicht, ob du so musikbewandert bist, zum Beispiel Django Edwards. Ja, ich habe etwas, aber. Ja, das war der, das nannte man auch den Zigeuner Swing. Welche Informationen hast du noch da? Ich sehe, du bist da fleißig schon im Internet und. Nee, ich bin in die offizielle Webpage von Kleingeldprinzessin gegangen. Sie ist www.kleingeldprinzessin.de und da könnt ihr alles über sie wissen, über Bandinfo, Kontakt, CDs bestellen und seine Musik hören. Stimmt, ich hatte mir letzte Woche auf dieser Webseite ein paar Lieder von der kleinen Geldprinzessin angehört und war wirklich sehr, sehr begeistert. Aaron hat ja heute ein Album von ihr mitgebracht. Vielen Dank, Aaron. Und ich dachte, das sollte ich unseren Hörerinnen und Hörern doch nicht vorenthalten. Gibt's da noch was Interessantes über die Kleingeldprinzessin? Nee, ich sage unsere die Leute, die uns hören, ich finde es interessant, dass sie in kleingeldprinzessin.de gehen. Da werden sie viel Informationen über diesen Band finden. Eine kleine Kulturinformation. Klaus Mann, der aus reichem jüdischen Hause stammende, die aus reichem jüdischen Hause stammende Katja Pringsheim und der durch seinen Roman Buddenbrock 1901 erschienen, bereits zu einigem Ruhm gelangte Thomas Mann, heirateten am 11. Februar 1905. Am 9. November wurde die Tochter Erika geboren. Am 18. November 1906, vor 100 Jahren, erblickte der älteste Sohn Klaus das Licht der Welt. Klaus Mann, 100-jähriger Geburtstag. Die beiden Geschwister bildeten in den 1920er Jahren mit Pamela Wedekind, mit der Klaus Mann verlobt war, und Gustav Gründgens, dem ehemaligen Ehemann von Erika, ein Theaterensemble, das unter anderem 1926 Klaus Manns Stück Revue zu Vieren zur Aufführung brachte. Zehn Jahre später und mittlerweile im Exil veröffentlichte Klaus Mann den Roman Mephisto 1936. Eine Abrechnung mit dem Ex-Schwager Gründgens. Die Ehe mit Erika wurde 1929 geschieden, dem er anlastete, sich im Interesse seiner Karriere als Schauspieler und Regisseur mit den Nazis arrangiert zu haben. Klaus Mann beging am 21. Mai 1949, erst 42-jährig, in Cannes Selbstmord. Morgen gedenken wir des 100. Geburtstages von Klaus Mann, der von 1906 bis 1949 lebte und berühmt wurde durch seinen Roman Mephisto. Dieser Roman wurde genial, kongenial verfilmt von Herrn István Szabó mit dem genialen, begnadeten Schauspieler Klaus Maria Brandauer. Salutiere der gelehrten Herren. Ihr habt mich weidlich schwitzen machen. Wie nennst du dich? Die Frage scheint mir klein, für einen, der das Wort so sehr verachtet, der weit entfernt von allem Schein nur in der Wesentiefe trachtet. Bei euch, ihr Herren, kann man das Wesen gewöhnlich aus dem Namen lesen, wo es sich allzu deutlich weist, wenn man euch Fliegen, Gottverderber, Lügner heißt. Nun gut, wer bist du denn? Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Was ist mit diesem Rätselwort gemeint? Ich bin der Geist, der stets verneint. Und das mit Recht. Denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Drum besser wär's, wenn nichts entstünde. So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element. Ein Zitat aus Goethes Faust, gesprochen im Film Mephisto, nach dem gleichnamigen Roman von Klaus Mann. Der geniale Schauspieler. Darf ich dir meinen hervorragenden Kollegen Hendrik Höfgen vorstellen? Aha, unser Mephistopheles. Gratuliere. Diese Maske ist perfekt, sieht das Böse selbst. Diese Maske ist das heilige Böse. Der beste Blick daraus an mir so mild. Die weiche Händedruck ist Höfgen eigenartig. Aber da scheint das Geheimnis der Schauspielkunst zu sein. Kraft und Geist zu zeigen, während man in Wirklichkeit schwach ist. Naja. Ich kann mir vorstellen, dass Sie sich außerordentlich gründlich und lange auf diese Rolle vorbereitet haben. Mit meinem ganzen Leben lang, Mr. President. Dankeschön, ein Stück von dir. Ein kleiner Auszug aus dem Film Mephisto von István Szabó, nach dem gleichnamigen Roman von Klaus Mann, der morgen seinen 100-jährigen Geburtstag hätte, wenn er noch leben würde. Die zerstören die Umwelt und verstopfen die Autobahn, verursachen zu viel Müll und unterstützen den Rinderwahn. Die haben ein ungerechtes Weltwirtschaftssystem, sind egoistisch und skandalgeil, stinken faul und bequem. Selbstverständlich nicht ein Tierversuch. Ja, das finde ich ekelhaft. Und Kinderarbeit gehört auch abgeschafft. Massentourismus, Tierhaltung und Atomkraft. Immer die anderen, immer die anderen. Wie könnte es anders? Immer die anderen, immer die Amis. Da schließe ich sie um, ich lieben Hörer. Selbstverständlich nicht ein. Immer die anderen, immer die anderen, wie könnte es anders sein? Immer die anderen, da schließe ich sie und mich lieben Hörer selbstverständlich nicht ein. Die kaufen Dinge, die man nicht braucht, von Geld, das man nicht hat, um Leute zu beeindrucken, die man nicht mag. Selbstverständlich nicht ständige Vermehrung unnötiger Notwendigkeiten. Und das sind immer die anderen. Immer die anderen. Immer die anderen. Wie könnte es anders sein? Immer die anderen. Immer die anderen. Da schließe ich sie und mich lieben Hörer selbstverständlich nicht ein. Jo, heute viel Kleingeldprinzessin hier im Niemandsland. Gleich wird es 5 Uhr sein und dann werden wir mit dem Katastrophenblock kommen. Das Gemeinlied. Doch mein Atem sekundenlang, es war nichts als ein Zittern in der Zeit. Aus eisblauer Leidenschaft reiß ich euch die Köpfe ab, kauft ein Gehirn im Einmachglas und trinkt deine Seele nur zum Spaß. verstreicht, mehr weiß ich nicht, du bist mir Last, ich bin mir Pflicht, zerknirschte Zähne, verweintes Gesicht, interessiert mich nicht. Hau doch ab und lass mich bloß in Ruhe. Ja, ich weiß, ich bin nur nicht so sicher wie du. Nun freut euch, ihr Kinder, wer soll sich nicht freuen? Frisst deine Sorgen, du musst wieder keulen. Hab dich umgebracht, vierteilt und im Wald vergraben. Dich erwürgt, die überfahren und auf der Deponie entladen. Was ich sonst noch alles mit dir gemacht hab, sag ich dir besser nicht, sonst denkst du, sie hätten Rat ab. Dabei bin ich doch noch, dabei bin ich doch noch. Ganz normal, ganz normal, ich bin ganz normal. Finde ich unschön. Doch was muss, das muss. Und deshalb musst du jetzt büßen. Du gehst jetzt baden mit einem Betonklotz an den Füßen. Was ich sonst noch alles vorbereitet hab, sag ich dir besser nicht, sonst denkst du jetzt ein Rad. Dabei bin ich doch noch, dabei bin ich doch noch. Ganz normal, ganz normal. Ich bin ganz normal. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Freitag, der 17. November 2006. Wir bringen den Katastrophenblock und die vermischten Nachrichten. Zuerst einmal ein paar nette Nachrichten. Sprechen wir einfach einmal über das Wetter. Freundlich und ungewöhnlich mild, viel Sonne. Im Süden Nebelfelder, im Westen teilweise dichte Wolken. Das ist das Wetter in Deutschland. Berlin 17 bis 18 Grad, Köln, Bonn 17 Grad, also zu warm für diese Jahreszeit. Aber immerhin warm. Eine zweite, eigentlich nette Nachricht. Berlin. Der Liedermacher Wolf Biermann wurde am Mittwoch dieser Woche an seinem 70. Geburtstag, nämlich dem 15. November 2006, mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Bundespräsident Köhler würdigte den Krechtsbarden im Schloss Bellevue als einen Dichter mit großer Sprachkraft. Biermann sagte in seinen Dankesworten, er betrachte das Verdienstkreuz als Auszeichnung für alle Frauen und Männer, die sich in der ehemaligen DDR tapfer gewehrt hätten. Jetzt kommt der härtere Stoff. Berlin. Eine Gruppe von Anwälten hat am Dienstag dieser Woche in Berlin einen Strafantrag gegen den zurückgetretenen Außenminister der USA, Rumsfeld, nicht Außenminister, Kriegsminister Rumsfeld, wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit gestellt. Die Anwälte vertreten eine Menschenrechtsorganisation und handeln im Auftrag von zahlreichen Folteropfern, die im US-besetzten Irak und in dem illegalen Folterlager auf Guantanamo auf Kuba von US-Söldnern und Folterspezialisten misshandelt worden sind. Offensichtlich im Auftrag des obersten Kriegsherrn Rumsfeld. Auch wenn ein solcher Strafantrag realistisch betrachtet keine strafrechtliche Verfolgung Rumsfelds nach sich ziehen wird, denn noch nie in der Geschichte wurde ein US-Kriegsverbrecher vor ein ausländisches Gericht gebracht, so hat er doch einen enormen symbolischen Wert und bewirkt zumindest, dass die Verbrechen der USA weiterhin im öffentlichen Bewusstsein diskutiert werden. Berlin. Für ca. 190.000 Ausländerinnen und Ausländer, die in Deutschland bisher ein befristetes Duldungsrecht hatten, will die Bundesregierung eine großzügige Neuregelung ihres Aufenthaltsstatus durchführen. Es handelt sich um Menschen aus Ländern wie Kurdistan, Afghanistan, Irak oder dem NATO-Protektorat Kosovo, wo sie bei einer eventuellen Rückkehr Tod, Folter und Verfolgung ausgesetzt wären. In Betracht kommen Menschen, die zwischen 6 und 8 Jahren in Deutschland leben, die Sprache beherrschen und nicht straffällig geworden sind. Gegen diese Regelung regt sich der energische Widerstand der von der CDU geführten Bundesländer, allen voran Bayern, die der Meinung sind, dass die meisten dieser ausländischen Menschen Sozialfälle seien und dem Staat bzw. den Ländern und Gemeinden zur Last fallen würden. Über das Gesetz wird gerade heute entschieden. Die CDU fordert, dass nur solche